Komm, sing uns, wie's war, wie der Tod zu dir kam, den du dir vom Leibe gesungen hast. So oft und so schön und voll Spott und voll Scham, ist es nun wirklich der spaßige Gast? Freund oder Narr oder Majestät, hat er dir eiskalt ans Brustbein gepackt? Oder ist es das Tätertät, Umarmung und letzter Liebesakt, wie bei der Dürren und Onkel Archibald? Oder habt ihr euch einen reingeknallt, vermischt mit dem Blut deiner Krähe? La chaude liqueur de la Trähe. Na, wie auch, hoffen, ich bring na dich schnell. Oh, Père Eternel. Du hast sie noch einmal ein bisschen erregt und war vielleicht auch nicht zum letzten Mal, weil du hast dich in keines der Gräber gelegt, die du gesammelt hast überall. Nicht auf den Cimetière Marin, sondern auf den für die Armen der Stadt. Vielleicht, weil der Fossoyeur ein Copain war und deine Katzen gefüttert hat und gab keine Funeraille Tantan. War alles vorbei, der Morgen begann und im Knistern der Chrysanthemen konnte man dein Lachen vernehmen. Na, wie auch, hoffentlich lachst du dich schnell. Sie werden nicht kommen an deine Gruft, der Pfaff, General und Patron, weil du hast sie gehasst, so wie jeden Schuft, auch den, der nur zuschaut von seinem Balkon. Aber ganz sicher kommen nach da die Alte vom Walde, die reisig schleppt, und ganz sicher der Auvergnat und der pauvre Martin, wenn er noch lebt, der Dieb auf seiner Flucht vor dem Flick und die Nutter am Friedhof zum kurzen Fick. Gibt sicher auch dann noch Skandale, wenn schon Staub die Pacht die Genitale. Na, wie auch, alle wünschen dich schnell. Oh, Père Eternel. Anderen feiern in deinem Bistro, wo der alte Leon das Akkordeon spielt und ihrer Katze die Brust gibt Margot und Tonton Nestoria die Bluse aufhält. D'abord les copains und die Frauen sie da, von denen sich keiner aufs Kreuz legen lässt. La femme d'Hector, Nini und Nana und die zwei umarmen sich fest und tanzen Musette wie ein Liebespaar. Und ein bisschen ist alles schon gar nicht mehr wahr und kann ja auch nicht mehr lang dauern, bis auch wir in der Erde kauen und wünschen wie du, wir kommen dann schnell.